versammeln alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm, zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also stehet geschrieben durch den Propheten, und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinest unter den Fürsten Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über